Der Abend von Friedrich von Schiller. Die Sonne zeigt, vollendend gleich dem Helden, dem tiefen Tal ihr Abendangesicht. Für andere, ach, glückselige Welten, ist das ein Morgenangesicht. Sie sinkt herab vom blauen Himmel, ruft die Geschäftigkeit zur Ruh. Ihr Abschied stillt das Weltgetümmel und winkt dem Tag sein Ende zu. Jetzt schwillt des Dichters Geist zu göttlichen Gesängen. Lass strömen sie, o Herr, aus höherem Gefühl. Lass die Begeisterung die kühnen Flügel schwingen. Zu dir, des hohen Fluges Ziel. Mich über Sphären Himmel an gehoben, getragen sein vom herrlichen Gefühl, den Abend und des Abends Schöpfer loben, durchströmt vom paradiesischen Gefühl. Für Könige, für Große ist's geringe, die Niederen besucht es nur. O Gott, du gabest mir Natur, teil Welten unter sie, nur, Vater, mir Gesänge. Ha, wie die müden Abschiedsstrahlen das wallende Gewölk bemalen, wie dort die Abendwolken sich im Schoß der Silberwellen baden. O Anblick, wie entzückst du mich! Gold wie das Gelb gereifter Saaten, Gold liegt um alle Hügel her, vergoldet sind der Eichenwipfel, vergoldet sind der Berge Gipfel. Das Tal beschwimmt ein Feuermeer, der hohe Stern des Abends strahlet aus Wolken, welche um ihn glühen, wie der Rubin am farben Haar, das wallet ums Angesicht der Königin. Schau, wie der Sonnenglanz die Königsstadt beschimmert und fern die grüne Heide lacht, wie hier in jugendlicher Pracht der ganze Himmel niederdämmert, wie jetzt des Abends Purpurstrom gleich einem Beet von Frühlingsrosen gepflücket im Elysium auf goldne Wolken hingegossen ihn überschwemmet um und um. Vom Felsen rieselt spiegelhelle ins Gras die reinste Silberquelle und tränkt die Herd und tränkt den Hirt. Am Weidenbusche liegt der Schäfer, des Lied das ganze Tal durchirrt und wiederholt im Tale wird. Die stille Luft durchsumst der Käfer, vom Zweige schlägt die Nachtigall. Ihr Meisterlied macht alle Ohren lauschen, bezaubert von dem Götterschall. Wagt itzt kein Blatt vom Baum zu rauschen, stürzt langsamer der Wasserfall. Der kühle West beweht die Rose, die eben itzt den Busen schlose. Entatmet ihr den Götterduft und füllt damit die Abendluft. Ha, wie es schwärmt und lebt von tausend Leben, die alle dich unendlicher erheben, zerflossen in melodischem Gesang, wie tönt des Jubels himmlischer Gesang, wie tönt der Freude hoch erhabner Klang, und ich allein bin stumm. Nein, tön es aus, o Harfe, Schall, Lob des Herrn in seines Staubes Harfe. Verstumm, Natur, umher und horch der hohen Harfe, dann Gott entzittert ihr. Hör auf, du Wind, durchs Laub zu sausen, hör auf, du Strom, durchs Feld zu brausen, und horcht und betet an mit mir. Gott tut's, wenn in den weiten Himmeln Planeten und Kometen wimmeln, wenn Sonnen sich um Achsen drehen und an der Erd vorüberwehen. Gott, wenn der Adler Wolken teilet, von Höhen stolz zu Tiefen eilet und wieder auf zur Sonne strebt. Gott, wenn der West ein Blatt beweget, wenn auf dem Blatt ein Wurm sich reget, ein Leben in dem Wurme lebt und hundert Fluten in ihm strömen, wo wieder junge Würmchen schwimmen, wo wieder eine Seele webt. Und willst du, Herr, so steht des Blutes Lauf, so sinkt dem Adler sein Gefieder, so weht kein West mehr Blätter nieder, so hört des Stromes Eilen auf, schweigt das Gebraus empörter Meere, krümmt sich kein Wurm und wirbelt keine Sphäre. O Dichter, schweig! Zum Lob der kleinen Myriaden, die sich in diesen Meeren baden und deren Sein noch keines Aug durchdrang, ihr totes Nichts, dein feurigster Gesang. Doch bald wirst du zum Thron die Purpurflügel schwingen, dein kühner Blick noch tiefer, tiefer dringen und heller noch die Engelharfe klingen. Dort ist nicht Abend mehr, nicht Dunkelheit, der Herr ist dort und Ewigkeit.